Sonett 29 aus die Sonette an Eert von Anton Wildgans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sonett 29. Ein Frühlingstag, hoch geht der Schwalbenflug. Das deutet schönes Wetter an. O Stille! Ich lieg in einer braunen Ackerrille, ein Werkzeug, das ein spielend Kind zerschlug. Doch leicht schon morgen bin ich wieder Pflug, ein furchengrabender, fruchtbarer Wille, der freudig an die Ernte glaubt. O Stille, hoch über mir zieht leiser Schwalbenflug. Und aller Überschwang verklärter Nöte drängt dem Genesenden sich wieder zu, und kleinstes Leben kommt und sagt mir, du, wo ist der Mensch, der so mir Frieden böte? Tief in den Himmel sinkt mein Blick zur Ruh, und Gottes Odem geht durch meine Flöte. Ende von Sonett 29.